Schwebe, fliege, gleite durch den leeren Raum. Schwimme, tauche, ertrinke in einem tiefen Ozean von Gefühlslosigkeit und Größenwahn. Schwimme mich durch trockene Täler und Wälder, fliege über Teiche, Bäume und Felder. Federn fallen dann auf mich herab. Ich bekomme Zahnschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Ich weiß, was ich heute alles habe. Ich hätte bis zum Tagesende darin können lesen, was ich für dich bedeute, was dir wichtig ist. Lauf durch den Regen an einer menschenleeren Stadt entlang. Sehe Hoffnung in den Wellen und im Sand. Laufe weiter zu meinem Haus, in dem du wartest. Es sind zauberhafte Stoffe, mit denen du mein Herz umlegst. Es ist ein undeutlicher Schimmer, der die Szenerie umspielt. Und deutlicher wird die Umgebung, bis meine Augen fallen zu. Ich spüre deine Hand auf meiner Wange. Und ich frage mich, wie lange ich geschlafen haben kann. Denn als ich wieder aufwachte, schien keine Sonne durch den Vorhang. Jedoch befand ich mich an einem scheinbar lang verlassenen